Wann klingt und springt die Heuer, holzbelig das feine Oos. Heute da ist mir nicht zu teuer, morgen geht ja die Reise los. Langsam bummel ich ganz alleine die Reeperbahn nach der Freiheit rauf. Treffe ich eine blonde, recht feine, die gabel ich mir auf. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um neune meine kleine Liebste sein. Es ist dir recht, na dann bleib ich dir treu sogar bis zum 10. Pack mich unter, wir wollen zusammen mal bummeln gehen. Auf der Reeperbahn nachts um halb ein, diddlidlidli, ob du ein Mädel hast oder ob kein. Wie siehst du dich? Denn das findet sich auf der Reeperbahn nachts um halb ein. Wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht, mein St. Pauli, St. Pauli bei Nacht. Kehr ich heim im nächsten Jahre, braun gebrannt wie so ein Hottentott, hast du deine blonden Haare schwarz gefärbt, vielleicht auch rot. Grüß dich dann mal ein fremder Jung, und du gehst rüber und kennst ihn nicht, kommt dir vielleicht die Erinnerung wieder, wenn leis er zu dir spricht. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um neune meine kleine Liebste sein. Es ist dir recht, na dann bleib ich dir treu sogar bis um 10. Pack mich unter, wir wollen zusammen mal Blumen gehen. Auf der Reeperbahn nachts um Wein, ob du Mehl hast oder Pein. Amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nachts um Wein. Wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, das ist ein armer Wicht, denn der kennt dich nicht. Mein St. Pauli, St. Pauli, ein Name.